WDR 5. Neugier genügt. Mittagessen auf der Terrasse. Es sind gut 30 Grad, ein leichter Wind wiegt die Palmen und lässt ein Windspiel leise klimpern. An runden Tischen eine kleine Gruppe Deutsche und Schweizer Senioren. Dicht neben jedem der alten Leute sitzt eine thailändische Pflegerin, hilft mit dem Besteck, wischt den Mund ab, streichelt lächelnd über Rücken und Arme ihres jeweiligen Pfleglings. Ban Kam Lang Chai heißt dieses Pflegeprojekt, hoch oben im Norden von Thailand. Auf Deutsch Begleitung des Herzens. Zurzeit leben dort 10 Deutsche und Schweizer mit schwerer Demenz. Die meisten sind an Alzheimer erkrankt. Für sie hat man mitten in Südostasien Kartoffelbrei mit Bratfisch und Gurkensalat zubereitet. Also jetzt befinden wir uns im Haupthaus von Ban Kam Lang Chai. Da kommen die Leute zum Frühstück, zum Mittagessen, Nachmittag zum Früchteessen und dann abends essen sie in ihren Unterkünften. Der Schweizer Sozialarbeiter Martin Wotli hat das alternative Pflegeprojekt gegründet. Dafür hat er 6 Häuser im beschaulichen, gepflegten Dorf Faham teilweise gemietet, teilweise gekauft. Der 200-Seelen-Ort ist 5 Kilometer vom quirligen Touristenzentrum Chiang Mai entfernt. Hier in Faham laufen die Dinge geruhsam ab, auch das gemeinsame Mittagessen. Keiner drängelt, keiner meckert. Die Nachbarn winken über den Gartenzaun, Hunde streunen vorbei. Nach etwa einer Dreiviertelstunde löst sich die Runde langsam auf. Einige gehen mit ihren Betreuern spazieren, andere werden zurück in ihre Unterkünfte begleitet. Pro Haus sind 2 Gäste untergebracht, die natürlich immer mit ihren Betreuerinnen auch zusammen sind. Das heißt, jeder Gast hat 3 Betreuerinnen für sich alleine, die sich abwechseln. Der 50-jährige Wotli spricht bewusst nicht von Patienten, sondern von Gästen. Die jeweils 3 Betreuerinnen sind Tag und Nacht im Schichtsystem für die alten Leute da. In deutschen Heimen kümmert sich eine Pflegekraft pro Schicht um 10 oder 12 Patienten. Sogenannte Zeitkorridore geben hierzulande vor, wie das zu schaffen ist. Nahrungsaufnahme 15 bis 20 Minuten, Stuhlgang 3 bis 6 Minuten, Zähneputzen 5 Minuten. Martin Wotli ist sich sicher. Das geduldige, herzliche und höfliche Wesen der Thailänder fördert das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz. Die Thailänderinnen und Thailänder gehen sehr auf die älteren Leute ein, bewundern sie auch, respektieren die älteren Leute und sind auch der Meinung, dass man sich ihnen widmen soll, mit ihnen zusammen sein soll, sie betreuen soll, ob jetzt Demenz oder nicht. Im Übrigen hätten die Thailänder grundsätzlich ein anderes Verhältnis zur Krankheit und auch zu ärztlichen Diagnosen. Es faszinierte mich gleich zu Beginn, dass die Thailänder gesagt haben, Demenz, Alzheimer, das ist eigentlich etwas Normales bei alten Leuten. Die bauen ab, ganz normale Erscheinung. Und sie schauen also dann zuerst den Menschen an und nicht die Krankheit als etwas Pathologisches. Und das finde ich ungeheuer wertvoll. Gleich gegenüber vom Haupthaus bewohnen 2 Schweizer Senioren ein weißes Steinhaus. Mit rotem Ziegeldach, einer großen Terrasse und 2 Etagen. Im unteren Stock ist der Justin Marbet. Der sitzt jetzt gerade da mit seiner Betreuerin. Und die machen jetzt ein bisschen Aktivitäten, ja, ein bisschen Spiele. Der 84-jährige Justin Marbet sitzt in bunten Shorts auf einer Bank vorm Haus. Langsam stapelt er farbige Plastikförmchen der Größe nach ineinander. Die Betreuerin lächelt, streichelt ihm leicht die Wange, wenn er es richtig macht. Justin, hallo. Wie geht's, Justin? Da haben wir einen Besuch, gell? Die andere Hausbewohnerin Filipina liegt müde in der Lobby auf der Ledercouch und lässt sich von ihrer Betreuerin die Beine massieren. Eine entspannte Atmosphäre, ausgeglichenes Personal, das überträgt sich auf Demenzbetroffene. Erfahrungsberichte von Pflegekräften hierzulande und Studien, die sich mit demenzfreundlichen Versorgungskonzepten befassen, bestätigen das. Auch der jüngste Leitfaden der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft zum Umgang mit demenzkranken Menschen hält fest. Weniger Stress und genügend Ruhe machen weniger Medikamente nötig. In Ban Kam Lang Chai sorgt die körperbetonte Art der Thai-Pflegerinnen noch zusätzlich für Entspannung bei den Senioren. Kopf-, Fuß-, Rücken- und Beinmassagen bauen sie völlig selbstverständlich in die Tagesstruktur mit ein. Denn Massagen gehören in Thailand zum ganz normalen Alltag dazu. So werden auf natürliche Weise Spannungen abgebaut. Zärtlichkeit als Therapie nennt Martin Wodli das. Und auch nachts sind die Pflegerinnen ganz nah bei den Bewohnern, erklärt Wodli mit Blick auf eine zusätzliche Matratze im Zimmer von Justin Marbit. Die Betreuerin, die dann in der Nacht da ist, die legt sich dann hier neben das Bett und die ist dann einfach direkt neben dem Gast. Und wenn irgendetwas ist, wenn er aufstehen will, dann führt sie ihn auf die Toilette. Oder es kann auch vorkommen, dass jemand halt das Gefühl hat, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich arbeiten gehen. Muss die Betreuerin halt schauen, dass sie ihn überzeugen kann, dass er weiterschläft oder halt dann irgendeine Aktivität mit ihm macht. Das Konzept dieser Rund-um-die-Uhr-Betreuung entwickelte Martin Wodli ursprünglich für die eigene Alzheimer-kranke Mutter. Sein Vater kam mit Krankheit und Pflege der Ehefrau sehr schwer zurecht, er beging Selbstmord. Danach betreute Sohn Martin die Mutter zu Hause in der Schweiz. Die Pflegeheime dort deprimierten ihn. Eine professionelle 24-Stunden-Betreuung daheim konnte er sich nicht leisten. 2002 entschied sich der gelernte Gestalttherapeut, seine Mutter mit nach Thailand zu nehmen, wo er einige Jahre zuvor in der AIDS-Hilfe gearbeitet hatte. Er riss die damals 80-jährige Frau aus ihrer Heimat, aus ihrem sprachlichen und kulturellen Umfeld. Es war ein Experiment, das war ihm bewusst, doch Margret Wodli blühte in Thailand noch einmal auf, sagt ihr Sohn heute. 2006 starb sie in Ban Kam Lang Chai. Heute ist Martin Wodli dankbar, dass er durch die eigene schmerzhafte Erfahrung mit der Krankheit der Mutter seine Lebensaufgabe gefunden hat. Was daraus geworden ist, aus einem an sich sehr tragischen Fall, also zwei tragische Fälle, also Alzheimer-Erkrankung der Mutter, der Selbstmord meines Vaters und dann eigentlich diese wunderschöne Möglichkeit entstanden ist daraus. Der 74-jährige Manfred Schlaupitz mag Heintje. Pflegerin am Vorn hat seine Lieblings-CD eingelegt, weil Manfred heute sehr unruhig ist. Als der frühere Maschinenbauingenieur vor gut 4 Jahren nach Ban Kam Lang Chai kam, wurde am Vorn seine Betreuerin und sie ist es bis heute. Wir haben uns Zeit genommen, ihn kennenzulernen. Am Anfang wusste ich noch nicht, was er mag und was nicht. Es hat Zeit gebraucht, ihn so gut zu kennen. Jetzt weiß ich, was ihm nicht gefällt und lasse das eben. Oder ich weiß, dass ich kleine Späßchen machen muss, wenn er in schlechter Stimmung ist. Am Vorn ist 27 und gelernte Altenpflegerin, eine der wenigen ausgebildeten Kräfte in Ban Kam Lang Chai. 2/3 der Angestellten sind ungelernt. Persönliche Erfahrungen in der Pflege hält Martin Wodli für wichtiger. Die medizinische Seite überwacht ein Hausarzt, der mindestens einmal im Monat jeden Gast untersucht. Für Notfälle kooperiert man mit mehreren naheliegenden Krankenhäusern. Und was glauben die Thailänder, warum sich diese europäischen Senioren hier betreuen lassen? Die 40-jährige Suchai arbeitet seit 5 Jahren für Wodlis Demenzprojekt. Davor hat sie sich zu Hause um ihren krebskranken Vater gekümmert. Ich weiß nicht, warum sie hierher kommen. Wenn in Thailand jemand alt und krank ist, kümmert sich die Familie für immer um ihn. Das ist normal für uns. Ich habe so einiges gehört, dass die Familien dort keine Zeit haben, sich um sie zu kümmern. Manfred Schlaupitz ist von seiner Frau Hilde hierher gebracht worden, vor 4,5 Jahren. Seitdem kommt die Norwegerin alle 3 Monate zu Besuch und bleibt dann auch immer einige Wochen. Als die 65-Jährige sich entschied, ihren deutschen Ehemann in Thailand pflegen zu lassen, wurde sie von vielen kritisiert, von Freunden, Verwandten, Ärzten. Es gibt viele Leute, die einem direkt sagen, wie kannst du das machen? Ich verstehe das auch irgendwie. Sie können sich es ja nicht vorstellen. Für ihn ist es das Richtige und für uns. Und das ist das Wichtigste. Die Odyssee, die das Paar seit Ausbruch von Manfreds Krankheit erlebt hat, war schlimmer als der heutige Schmerz der weiten Entfernung, sagt Hilde Schlaupitz. Ihr Mann leidet an frontotemporaler Demenz, eine seltene Demenzform. Mit den ersten Symptomen vor 10 Jahren begann sich seine Persönlichkeit zu verändern. Aus dem korrekten, höflichen Ingenieur, der in der Autobranche in Brasilien, den USA, Norwegen und Deutschland gearbeitet hatte, wurde ein geistig und körperlich kranker Mann. Einer, der verwirrte Dinge redete, nachts umherirrte, vieles im Haushalt kaputt machte. Nie hatte Manfred Schlaupitz getrunken, nun griff er täglich zum Whisky. Er spürte, dass er der Krankheit ausgeliefert war. Bald konnte sich der Zeit seines Lebens sportliche Mann nicht mehr allein anziehen, bald nicht mehr allein essen, schließlich musste er sogar gewindet werden. Hilde Schlaupitz kündigte ihren Job, war 24 Stunden für ihren Mann im Einsatz. Doch nach 2 Jahren war sie ausgebrannt. Der Arzt sorgte sich um ihr Herz. Sie schaute sich Pflegeheime an, hatte aber Angst, ihren Mann dorthin zu geben. Das Problem ist, dass es viel zu wenig Personal gibt und Berührungen werden kaum gemacht und so viel Medikamente. Das ist vielleicht stark zu sagen, sie haben kein Herz, aber das Fehlen an Personal muss man dann mit Medikamenten kompensieren. Eigentlich bei der Krankheit von meinem Mann sollte man überhaupt kein Medikament einnehmen, aber es bewirkt, dass sie dann ruhig sind natürlich. Und das bewirkt ja oft, dass sie hinfallen und andere Folgeprobleme kriegen. Hilde Schlaupitz suchte in Norwegen und in Deutschland nach einer Pflegevariante. Die Aussicht auf einen Tagespflegeplatz scheiterte, weil ihr Mann keine klassische Alzheimer-Diagnose hat. Erste Demenz-WGs waren gerade erst im Entstehen. Weder in der Nähe ihres Wohnortes noch in der Nähe der deutschen Verwandten gab es so etwas. Letztlich war sie ratlos. Und dann habe ich versucht, irgendeinen Ort zu finden, wo ich vielleicht mit ihm hingehen könnte und dass ich ihm nicht nur von zu Hause direkt in ein Pflegeheim geben müsste, dass es irgendetwas dazwischen geben müsste. Im Internet stieß sie auf Ban Kam Lang Chai, das alternative Wohnprojekt für Demenzkranke in Thailand. Dort bietet man auch Langzeitferien für Betroffene und Angehörige an. Sie erzählte ihren Kindern davon. Der Sohn war skeptisch, aber die Tochter hatte ein offenes Ohr. Unsere Tochter ist Krankenschwester und hat mich sofort unterstützt, denn sie sagte, du weißt ja nicht, wie es in einem Pflegeheim ist, weil sie hat viel in Pflegeheimen gearbeitet. Also sie war sehr, sehr dafür, dass wir was anderes machen sollten. Wenn unsere Tochter nicht mich so unterstützt hätte, wäre es wahrscheinlich unmöglich gewesen. 9000 Kilometer Luftlinie lebt Manfred Schlaupitz mittlerweile von seiner Familie entfernt. Nach einem ersten gemeinsamen Ferienaufenthalt blieb er allein in Thailand zurück. Das war sehr schwierig, das muss ich schon zugeben. Man ist nicht gleich in der Nähe, wenn was passieren sollte. Also inzwischen fällt es mir leichter. Ich wusste ja nicht, dass es ihm so gut gehen würde. Die Ärzte in Europa hatten Manfred Schlaupitz aufgrund seiner Diagnose noch 3 Jahre Lebenszeit gegeben und schwere Psychopharmaka verordnet. Nun lebt er seit 4,5 Jahren in Thailand ohne Psychopharmaka. Dass ihr Mann dauerhaft im Dorf verharren bleiben würde, war für Hilde Schlaupitz relativ schnell klar. Eigentlich schon nach den ersten 3 Monaten wusste ich das, dass es für ihn da am besten ist, ja. Dass er frei rumlaufen kann. Wenn er aufsteht, kann er rausgehen. Es folgt ihm jemand. Er muss nicht hinter einer geschlossenen Tür bleiben. Er braucht nicht Medikamenten einnehmen. Er kann in die Straße bei den Nachbarn vorbei und Hände schütteln. Er wohnt in ein normales Haus. Ich kann ihn besuchen und ich kann mit ihm Kleinigkeiten unternehmen. Und die Kontinuität von der Betreuerin, ja, dass er seine Würde wieder hat, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Aber nicht alle Angehörigen kommen 3-4 Mal im Jahr zu Besuch wie Hilde Schlaupitz. Den meisten Senioren fehlt ihre Familie. Die Schwarzwälderin Margot Waser kann nichts Gutes an ihrer Situation finden. Ich habe Sehnsucht nach Hause. Meine Familie, die vermisse ich einfach. Ich finde gar nichts schön hier. Eben weil ich hier bleiben muss. Ich weiß aber nicht warum. Krank? Nein. Ich fühle mich nicht krank. Wegen ihrer fortschreitenden Alzheimer-Erkrankung kann die 76-jährige frühere Sekretärin nicht mehr allein leben. In ein Heim in Deutschland wollte sie nicht. Ihre Söhne brachten sie hierher. Ob Ban Kam Lang Chai für sie das Richtige ist, noch ist sie in der Probezeit. Martin Wotli weiß, dass auch Stimmungsschwankungen bis zu schweren Depressionen zur Demenz gehören können. Aber er nimmt solche Äußerungen ernst. Natürlich berührt mich das. Also sie möchten selbstständig bleiben und das geht einfach halt nicht mehr bei ihr. Sie wurde betreut von ihrem Sohn und das ging nicht mehr weiter so. Die Alternative wäre jetzt ein Pflegeheim und das wäre noch viel schlimmer. Und das wäre wahrscheinlich so schlimm, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass man sie medikamentös beruhigen müsste. Diesen Schritt möchte ich ihr eigentlich ersparen, obschon ich mich immer wieder frage, in solchen Situationen, ja, ist es denn wirklich richtig, dass sie da ist? Gibt dann immer wieder einen Anstoß, mich wieder überdenken muss, weil ich möchte auf keinen Fall jemand hier, der sich nicht wohlfühlt. Ein schwieriger Punkt, denn natürlich will im Grunde jeder Kranke am liebsten nach Hause, egal ob das Zuhause 9 oder 90 oder 9000 Kilometer entfernt ist. Auch die 88-jährige Elisabeth Rohner, eine zierliche Dame mit gepflegter Dauerwelle und lackierten Fingernägeln, möchte gern zurück in ihre vertraute Umgebung, obwohl sie sich durchaus wohlfühlt in Thailand. Ich bin hier gut aufgehoben, gibt es nichts zu reklamieren. Nein, es ist schön, mir gefällt es, ist gut und sind alle lieb. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch bleibe. Ja, ich will lieber heute schon heim, erst morgen. Das Gefühl, dass ein kranker Angehöriger einfach abgeschoben werden sollte, hatte Martin Wotli bislang nur einmal. Wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, die ist da fehl am Platz und die Angehörigen sagen aber, nein, nein, das ist gut so, da mache ich nicht mit. Hede Schlaupitz hat versucht, ihren Mann mitentscheiden zu lassen, wo er leben möchte. So gut es eben ging, denn sprechen kann er schon lange nicht mehr, aber ein wenig schreiben. Also hat sie es schriftlich versucht. Und er hat mir den Zettel dann hingelegt, wo ich draufgeschrieben habe, möchtest du wieder nach Norwegen? Nach 3 Monaten hat er gleich geschrieben, besser hier, mit Ausrufezeichen, 2 Ausrufezeichen. Ich habe versucht, soweit es ging, damit er einverstanden war, also ihm das klar zu machen, was wir machen wollten. Zwischen 2.000 und 2.500 Euro im Monat kostet ein Platz in Ban Kham Lang Chai. In Deutschland zahlt man in einem durchschnittlichen Pflegeheim zwischen 2.500 und 3.500 Euro. Einen Teil davon trägt zwar die Pflegeversicherung, aber Medikamente, Physiotherapie, Körperpflege oder Ausflüge kosten meist noch einmal einige 100 Euro extra. Luxus ist hierzulande trotz der hohen Preise nicht zu erwarten, im Gegenteil. Die Berichte über schreckende Zustände in deutschen Pflegeheimen nehmen nicht ab. Martin Wotlis Demenz-WG erfüllt immerhin vieles, was Kritiker an deutschen Heimen anprangern. Niemand wird hier künstlich ernährt, jeder wird zur Toilette geführt, wann immer es ihm ein Bedürfnis ist, jeder kommt täglich an die frische Luft und darf ins Bett gehen, wann er es möchte. Aber auch wenn er Geld damit verdient, sieht der Schweizer sein Projekt nicht als Vorzeigemodell. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Ich möchte ja nicht nur dieses Modell jetzt als dasjenige vorstellen, sondern es ist eine Möglichkeit von vielen. Ich bin eigentlich eher der Meinung, dass man nach neuen, innovativen Ansätzen Ausschau halten müsste. Egal wo, ob in Thailand oder in Deutschland, der Schweiz oder irgendwo anders. Das ist eigentlich wichtig in der heutigen Situation, wo das Gesundheitswesen ja völlig überlastet ist. Ban Kham Lang Chai ist kein Pflegeparadies. Tausende Kilometer Entfernung von Heimat, Familie und Kulturkreis lassen sich nicht schönreden. Und obwohl viele der Senioren nicht mehr in der Lage sind zu sprechen, kann es einfach nicht ideal sein, dass sie so gut wie nie ihre Muttersprache hören. Für Otto Normalverbraucher ist das Ganze auch zu teuer. Zwar ist die Pflege preiswerter als ein Heimplatz oder häusliche Rundumbetreuung in Deutschland, aber es gibt auch keine Zuschüsse von der Pflegeversicherung oder vom Sozialamt. Trotz allem, für das Ehepaar Schlaupitz und die anderen ist Ban Kham Lang Chai die beste Möglichkeit, die sie finden konnten. Irgendwie habe ich ihn neu bekommen, weil wir können wieder ein bisschen schöne Augenblicke erleben. Ja? Dadurch, dass ich morgens reingucken kann, ob er im Bett noch ist. Ich schlafe im Zimmer nebenan und kann den Tag mit ihm langsam so erleben. Dadurch, dass ich lange da bin, mache ich den Alltag mit den Betreuerinnen und mit ihm. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Zeit noch bekommen habe. Nicht nur die Last seines Krankheits, aber dass ich auch jetzt wieder gute Zeiten mit ihm verleben konnte. Expandieren will Martin Wotli nicht, aber längst entstehen in Thailand Nachahmerprojekte anderer Betreiber. Größer, professioneller, von Westeuropa aus gemanagt. Das Outsourcing der Pflege wurde als profitables Geschäftsmodell erkannt. Doch langsam tut sich auch hierzulande etwas. Die derzeit etwa 10.000 Großpflegeheime werden Schritt für Schritt durch kleine Wohneinheiten ersetzt. Etwa 1.500 Demenz-WGs sind in Deutschland in den letzten Jahren entstanden. Das ist wenig, aber zumindest ein Anfang. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.